Abschnitt 4 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Mittagszauber, Teil 1. Die Geschichte von der schönen Abigail klang noch eine Weile geheimnisvoll wie eine eben verhallte Glocke in dem kleinen Kreise nach. Der Oberst blieb, nachdem er seinen letzten Trumpf ausgespielt hatte, noch immer am Ofen stehen, das Haupt zurückgebogen, den Blick unverwandt gegen die Zimmerdecke geheftet. Alle schwiegen. Auch das muntere Fräulein war verstummt und sah wie ratlos zu ihrem Schwager hinüber, der den ganzen Abend dem Geistergespräch mit überlegenem Lächeln zugehört und nur hin und wieder durch eine sarkastische Frage die Gläubigen zu neuen Expektorationen gereizt hatte. Jetzt wandte er sich an den Oberst und sagte: »Sie werden es mir, dem hartgesottenen Naturforscher, wohl nicht übel nehmen, lieber Freund, wenn ich mich auch Ihrem merkwürdigen Abenteuer gegenüber skeptisch verhalte und, was Sie als reales Erlebnis ansehen, nur als eine visionäre Vorspiegelung Ihrer erregten Psyche betrachte. Wie Sie es freilich mit der handgreiflichen Reliquie, jenem Immortellensträußchen, verhalten habe, kann ich nicht sicher verbürgen. Doch bezweifle ich keinen Augenblick, auch diese unheimliche Tatsache würde sich natürlich erklärt haben, wenn Sie in der Stimmung gewesen wären, genauere Nachforschungen anzustellen. Es ließe sich zum Beispiel denken: »Ich muss dich bitten, lieber Mann, was ich denken ließe, für dich zu behalten«, unterbrach ihn seine Frau eifrig. »Wir wollen Gespenstergeschichten hören, um, wie im Märchen, das Fürchten zu lernen. Darin darfst du uns nicht stören.« »Ich glaube zwar nicht, dass Goethe mit seinem tiefsinnigen Wort »Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil« eben dieses Grusel gemeint habe. Doch hat er ja auch an allerlei Spuk, wie er in klassischen und romantischen Walpurgisnächten sein Wesen treibt, Gefallen gefunden, ohne mit naturwissenschaftlichen Protesten dazwischen zu fahren. Also gib, ohne zu murren, dein Pfand, und nun ist die Reihe an unserem verehrten Professor. Ich fürchte freilich, vor seiner historischen Methode wird das Zwischenreich keine Gnade finden.« »Da sind Sie nun doch im Irrtum, liebe Freundin«, versetzte der Aufgerufene, ein heiterer, grauköpfiger Hausfreund, Verfasser sehr gelehrter Bücher über dunkle Gebiete des deutschen Mittelalters. »Meine Studien haben mich zu manchen rätselhaften Erscheinungen im Menschen- und Völkerleben geführt, die aller nüchternen historisch-kritischen Erklärung spotten und ohne Hilfe einer erleuchteten Seelenkunde und pathologischen Analyse nicht zu begreifen sind. Ich will Ihnen aber nicht eines der zahllosen Spukgeschichten auftischen, von denen die Chroniken und Protokolle der Hexenprozesse wimmeln, sondern ein eigenstes Erlebnis, das Ihnen allerdings keinen kalten Schauer über den Rücken jagen wird, doch aber ohne das Hereinragen einer übersinnlichen Welt in die unsere kaum zu erklären sein dürfte. Und zwar hat es sich ausnahmsweise nicht in der obligaten, unheimlichen Gespensterstunde zugetragen, sondern am hellerlichten Tage. Ich schicke nur noch die Versicherung voraus, dass ich Ihnen das kleine Abenteuer ohne jede Ausschmückung berichten werde, genauso wie ich es die langen Jahre, seit ich es erlebt, im Gedächtnis bewahrt habe. Nicht nur das Jahr, sondern sogar den Tag, an dem sich's ereignet, weiß ich noch anzugeben. Der 16. Juli war es, des Jahres 1855. Am 10. hatte ich in Leipzig meinen Doktor gemacht und war dann sofort zu zwei lieben alten Leuten, einem Onkel und einer Tante, gereist, um mich bei diesen Trefflichen, die nach dem frühen Tode meiner Eltern mich an Sohnesstadt angenommen hatten, von den Promotionsstrapazen zu erholen. Sie wohnten in Dresden, in einem kleinen Hause der Neustadt, und ich brauche nicht zu sagen, dass sie mich wie einen Triumphator mit allen Ehren empfingen. Ich blieb aber trotz der besten Pflege nervös, mager und blass, so dass die Tante mir am 5. Morgen eröffnete, es müsse durchaus etwas Gründliches zur Hebung meiner gesunkenen Lebensgeister geschehen. Nichts sei ersprießlicher in solchen Fällen als ein Aufenthalt in frischer Wald- und Bergluft, weshalb sie mit dem Oheim übereingekommen sei, mich in die sächsische Schweiz zu schicken. Mit einer Erholung im Freien war ich einverstanden, nur gegen das Wo lehnte ich mich auf. Um diese Hochsommerszeit wurden dort alle Wege und Stege schon damals von Sommerfrischlern und Touristen dermaßen unsicher gemacht, dass auf ein behagliches Ausruhen in dem Gewimmel nicht zu hoffen war. Dagegen tauchte, sobald die Tante mit ihrem Plan herausrückte, ein näher gelegener, stiller Ort in meiner Erinnerung auf, den ich als Student in früheren Dresdner Ferientagen öfters besucht hatte. Ein Wirtshäuschen auf dem rechten Elbufer, etwas erhöht zwischen Gärten stehend, nicht über 1000 Schritte von Loschwitz entfernt. Jetzt hat es längst einer schönen großen Villa weichen müssen, wie ich zu meinem Kummer wahrnahm, als ich unlängst einmal wieder des Weges kam. Damals aber führte ein junges Ehepaar die Wirtschaft, mit dem ich ein freundschaftliches Verhältnis hatte, da ich mich an dem wackeren Wesen des Mannes und der Anmut seiner flinken kleinen Frau unverhohlen erfreute. Auch hatte ich ihren Wein trinkbar gefunden, vor allem die Stille auf der über den Uferweg hinausgebauten Altane an sternhellen Nächten schätzen lernen. Es war noch ein Gasthöfchen alten Zuschnitts, nur von soliden Bürgerfamilien, die dort den berühmten Blümchenkaffee tranken und von gelegentlichen Spaziergängern besucht. Denn das Ehepaar war wohlhabend genug, um eine Erweiterung des schlichten Geschäftsbetriebes in dem schon damals aufkommenden eleganteren Stil verschmähen zu können. Ob meine guten Freunde auf Logiergäste eingerichtet waren, wusste ich freilich nicht, zweifelte aber nicht, dass sie mir ein Bett in irgendeiner Kammer ihres alten Hauses nicht abschlagen würden. So wanderte ich eines heißen Nachmittags mit meinem Ränzel die Uferstraße entlang. In den 2 Jahren, seitdem ich mich zuletzt hier umgesehen, hatte sich nichts verändert. Kaum, dass eines der Landhäuser, die mir alle so wohl bekannt waren, eine frische Tünche erhalten hatten oder einen neuen Pavillon zwischen den hohen Gebüschen, die über den Gartenzaun ihre blühenden Zweige ausbreiteten. Auch war der Weg am Flusse noch immer wenig begangen, da der eigentliche Verkehr sich oben auf der Landstraße hinter den Häusern hinzuziehen pflegt. Und in der großen Stille ringsum begleitete mich nur das sanfte Plätschern der Wellen, die an das kiesige Ufer heranspülten. Auch in dem Hause, wo ich endlich anhielt, schien alles beim Alten geblieben zu sein. Auf denselben verwitterten Steinstufen stieg ich zu dem Gittertürchen hinan, das, wenn man den Vorteil wusste, auch von außen zu öffnen war. Der schmale Pfad, der durch den Wirtsgarten führte, war noch immer so verwildert und verwachsen wie je. Nur die Hausgenossen und wenige Stammgäste kannten diesen Eingang. Das fremdere Publikum kam von oben herein. Da ich unter den Gästen, die dort saßen, doch auch einen Bekannten treffen konnte und mein Asyl nicht verraten wollte, wandte ich mich vorsichtig nach der Hinterseite des Hauses. Da traf ich die alte Ursel, ein Inventarstück der Familie und meine besondere Gönnerin. Sie begrüßte mich freudig wie einen lange Vermissten, und da ich sagte, es sei mir zunächst nicht um Speise und Trank zu tun, sondern um ein paar Worte mit den Wirten, führte sie mich in das Wohnzimmer im oberen Stock und lief dann eilig hinunter, den Herrn und die Frau herbeizurufen, die gerade in dem seit abgelegenen Ökonomiegebäude beschäftigt waren. Ich hatte indessen Zeit, mich in dem Gemach, in das ich noch nie den Fuß gesetzt, ein wenig umzusehen. Es war mit alten Möbeln ausgestattet, aber sehr sauber gehalten. Blumen in Töpfen an den Fenstern, schöne Rosen in einer Vase auf dem Tisch vor dem mit schwarzem Rosshaartuch überzogenen Sofa, ein schmetternder Kanarienvogel in großem Bauer an dem einen offenen Fenster, vor dem das dunkle Laub der Kastanien sich leise im Abendwind legte. An der Wand über dem Sofa hingen in verblichenen Goldrahmen 3 lebensgroße Familienbilder, links ein stattlicher Mann in der Tracht der 20er Jahre, ihm gegenüber im großen Putz jener Zeit eine behäbige Frau mit einem in gestickte Windeln eingeschnürten Wickelkinde auf dem Arm. Zwischen ihnen das Bild eines eben aufgeblühten Jungfräuleins in der Kleidung der Empire-Zeit, das mich mehr als die beiden anderen anzog. Nicht durch sonderliche Schönheit. Das Gesicht, das dem Beschauer voll zugekehrt war, erschien etwas zu rund. Auch das Stumpfnäschen und der leicht aufgeworfene Mund entsprachen nicht ganz meinem Begriff von einem reizenden Mädchenkopf. Die Augen aber, groß und schwarz und lang bewimpert, hatten einen so rührend unschuldigen und doch schon ahnungsvoll schwermütigen Ausdruck, dass sie mich völlig bezauberten. Sie war in ein weißes, an den Säumen mit einer blauen Stickerei verziertes Gewand gekleidet, das dicht unter der jungen Brust gegürtet war. Der schöne, schlanke Hals war frei, ebenso die reizenden Arme, um die sie nur einen schmalen roten Schal geschlungen hatte. Um den Kopf krausten sich kurze braune Löckchen, ein sogenannter Tituskopf. In der Hand hielt sie eine voll aufgeblühte weiße Rose und an ihrem schlanken Goldfinger steckte ein goldener Reif mit einem herzförmigen blauen Stein. Ich hatte wohl 10 Minuten lang das liebe Wesen, das nun schon längst von der Welt entschwunden war, betrachtet, als die Tür sich öffnete und der Hausherr hereintrat, hinter ihm die kleine Frau, die ihre zierliche Figur inzwischen ansehnlich gerundet hatte und die Erklärung dieser Veränderung in Gestalt eines einjährigen Kindchens auf dem Arme trug. Beide begrüßten mich aufs Herzlichste, schalten mich wegen meines langen Ausbleibens und wiesen mir mit Stolz die artige Puppe, die der Himmel ihnen inzwischen zur Krönung ihres ehelichen Glückes beschert hatte. Es war ihnen auch sonst in den 2 Jahren alles nach Wunsch gediehen. Ein kleiner Weinhandel, den sie betrieben, hatte sich einträglich vergrößert, der Besuch der Wirtschaft dermaßen zugenommen, dass sie einen geräumigen Gartensaal hatten bauen müssen, in welchem auch Hochzeiten und andere Familienfeste gefeiert zu werden pflegten. So sehr ich dem wackeren Paar das Wachstum seines irdischen Gutes gönnte, war mir es doch ein Querstrich durch meinen Plan, da ich die erhoffte Stille und Abgeschiedenheit hier nicht mehr vorfand. Und als ich trotzdem die Frage tat, ob ich für einige Wochen ein ruhiges Zimmer unter ihrem Dache finden könne, erklärte die Wirtin, das sei nun leider nicht zu machen. In dem Mansardenstockwerk habe sie ihre Kinderstube eingerichtet. 2 andere Stuben bewohne ein Ehepaar aus der Stadt mit einem kränklichen Knaben, der in der Landluft sich erholen solle, aber oft in der Nacht durch Husten und Weinen auch ihren Schlaf verstöre, so dass ich in dem einzigen noch verfügbaren Zimmer bei Tag und Nacht keine Ruhe haben würde. Es sei ihr ungemein leid, und wenn sie mein Kommen geahnt hätte, würde sie die Fremden nicht aufgenommen haben. Der Mann bestätigte das alles, schien aber nachzudenken, ob nicht doch eine Auskunft zu finden wäre, und sagte endlich, da ich schon mit einem stillen Seufzer Hut und Stock ergriff, »Nein, Riekchen, wir dürfen den Herrn Doktor doch nicht wieder fortlassen, damit er es irgendwo in einem fremden Hause ungemütlich findet. Da ist ja noch das Gartenhäuschen der Tante Blandine. Es ist zwar seit vielen Jahren nicht mehr bewohnt worden, aber wenn man den Staub hinauskehrt und frische Vorhänge aufsteckt, dem Herrn Doktor ist's ja nur um einen recht ruhigen Winkel zu tun. Das Essen könnte man ihm, wenn er nicht herüberkommen will, in dem Vorderzimmer drüben auftragen. In der Kammer dahinter würde er schlafen und den ganzen Garten hätte er für sich. Ich sollte meinen...« »Wo denkst du hin, Mann?« unterbrach ihn die kleine Frau mit einer seltsamen Gebärde des Vorwurfs, indem sie ihm mit den lebhaften Augen ein Zeichen machte. »Das ist ja rein unmöglich.« Sie trat dicht an ihn heran und flüsterte ihm ein paar Worte zu, den Kopf dabei schüttelnd wie über eine unerhörte Zumutung. Der Mann aber lachte gutmütig, gab ihr einen kleinen Schlag auf die runde Schulter und wandte sich dann zu mir. »So sind die Frauensleute alle«, sagte er. »Auch die Vernünftigen lassen sich von jedwedem, der ihnen was vorfabelt, zum Narren halten. Nämlich, Herr Doktor, es soll nicht ganz geheuer sein in dem Häuschen drüben, behaupten alte Leute, und die Jungen schwatzen's ihnen nach. Gesehen aber hat keiner was, wie das immer so geht. Ja, und wenn Tante Blandine spuken ginge, was wär's, Riekchen? Der Herr Doktor kann ja selbst urteilen, ob sie ihn unlieb wäre, wenn ein schmuckes Frauenzimmer ihm eine Visite machte. Da hängt sie ja überm Sofa. Sieht die aus, als ob sie sich einen Spaß daraus machte, ruhigen Leuten einen Schrecken einzujagen? Die Tante Blandine müssen Sie nämlich wissen, Herr Doktor.« Hier unterbrach ihn die Ursel mit der Meldung, der Maurermeister verlange nach dem Wirt wegen des neuen Waschhauses. Das ging denn auch die Hausfrau an, und so ließ mich das Ehepaar mit der Alten allein, der Wirt wegen meines Quartiers die nötigen Weisungen gab. »Ob sie von der Tante Blandine etwas wisse?« fragte ich. »Nein, sie wisse nichts, als dass die junge Mamsell in dem Häuschen drüben gewohnt habe, und die Leute behaupteten, sie zeige sich noch zuweilen. Einem aber, der sie selbst gesehen, sei sie nie begegnet. Könne nicht wohl daran glauben, das Fräulein habe ja ein so gutes, frommes Gesicht und gewiss nichts verbrochen, was ihr die Grabesruhe stören müsse.« Nun gingen wir beide die Treppe hinunter und durch den Garten nach einem Seitenpförtchen, das auf eine schmale, vom Uferweg sacht ansteigende Gasse hinausführte und in der Regel verschlossen war. Drüben, gerade gegenüber, öffnete derselbe Schlüssel ein gleiches Pförtchen, durch das man in einen verwilderten Blumengarten gelangte. Ich hatte ihn früher nicht beachtet, da ich nie lange hier draußen verweilte. Von der unteren Straße aus konnte man auch nicht hineinblicken. Die Hecke, die ihn am Rande einsäumte, war zu hoch emporgeschossen und der untere Eingang eine Gittertür über einigen Stufen von dichtem Fliedergebüsch dermaßen überwuchert, dass man achtlos daran vorüberging. Wie ich jetzt den stillen Bezirk betrat, der, etwa 100 Fuß ungefähr, sanft ansteigend sich zur Höhe der Landstraße emporzog, bot sich mir ein überraschender Anblick. Wie wenn seit 10 Jahren kein Mensch den Fuß hineingesetzt hätte, so blühte hier in unglaublicher Fülle ein wilder Flor der schönsten Rosen. Fast lauter Zentifolien, daneben Nelken, Goldlack, Jasmin und Heliotrop durcheinander, und dazwischen, wie weiße Inseln aus dem Blütenmeer auftauchend, kleine Gruppen ungewöhnlich hochstängliger Lilien, deren starker Duft über alle anderen mir entgegenwehte. Dieser Blumenurwald war gerade von dem Schimmer der untergehenden Sonne überglüht, und da die Bäume und Büsche, die den Garten an allen vier Seiten einfassten, so dicht verwachsen waren, dass von den Nachbarhäusern nichts durchblicken konnte, hatte er den Eindruck, den ich von dem Gärtchen empfing, etwas märchenhaft Berauschendes und zugleich Beklemmendes. »Die Frau lasse hier alles wachsen und wuchern, wie's Gott gefalle«, berichtete die Alte, während sie die Ranken einiger hochstämmiger Rosenbäumchen beiseite bog, um mir den Weg zu bahnen. Zu gehörigem Aufräumen und in Ordnung halten fehle es an der Zeit. Einen eigenen Gärtner deshalb zu mieten, lohne sich nicht. Denn was das Grundstück so ungepflegt an Blumen aller Jahreszeit trage, werde zweimal wöchentlich in die Stadt geschickt und dort vorteilhaft an Händler verkauft. Wüchsen die Wege gar zu dicht, so komme der Wirt und schaffe etwas Luft mit der Heckenschere. Vor langen Jahren habe der Vater des jetzigen Besitzers an schönen Abenden manchmal da oben vor dem Häuschen seine Pfeife geraucht. Vielleicht sei ihm dort irgendein Nachtspuk erschienen, der es ihm verleidet habe. Die Jungfer Blandine wird's schwerlich gewesen sein. Nun sah ich auch das unscheinbare Gartenhaus, in das ich einquartiert werden sollte. Ein kleiner, grauer, viereckiger Holzbau unter einem weit vorspringenden, spitzen Schindeldach, an der Vorderseite die Tür und ein einziges Fenster, durch einen Laden verschlossen, der vor Zeiten grün angestrichen gewesen sein mochte. Auch an den Nebenseiten je ein viereckiges Fenster, durch einen festen Holzladen verwahrt. Alles verregnet und verwittert, unterm Dach etliche Spatzennester, deren Insassen in heller Entrüstung mit lautem Schreien und Zanken fortschwirrten, als die Alte die rostige Türangel aufriss und mit mir über die Schwelle trat. Ein kühler Modergeruch schlug uns entgegen. Als wir aber alle drei Läden aufgestoßen hatten, sah es in dem niederen Raum gar nicht so unwohnlich aus. Eine Rokokokommode an der einen Wand, eine Gartenbank, etliche alte Stühle und ein Tisch, über den noch die verblichene, bunt gemusterte Decke lag, mitten im Zimmer zusammengestellt. Ein zierliches Tischchen mit eingelegter Holzmosaik an dem einen Fenster, darauf noch ein Arbeitskörbchen mit einer angefangenen Straminstrickerei. Das Hübscheste aber waren ein Halbdutzend großer, in flache braune Holzrahmen eingefasster Blumenstücke, zumeist Rosen und Lilien, von einer mühsamen Hand etwas steif, aber mit ersichtlichem Formgefühl auf lichtgraues Papier gezeichnet und sorgfältig koloriert. Mitten unter diesem beschreibenden Bilderschmuck überraschte mich der Anblick einer großen Karte des mittleren Europas, auf welcher der Weg von Dresden nach Moskau durch einen blutroten Strich bezeichnet war. Und unter diesem für ein Gartenhaus seltsamen Wandzierat ein winziges Miniaturporträt in feinem Goldrähmchen, einen jungen Mann darstellend in einer verschollenen Uniform, das Gesicht aber so verblichen oder vielmehr verwaschen, dass außer den braunen Punkten, die anstelle der Augen saßen, und einem feinen schwarzen Schnurrbärtchen nichts von den Zügen zu erkennen war. Die Alte öffnete die niedere Seitentür und ich trat in eine dunkle Kammer, in die erst etwas Licht drang, als ich den Laden des einzigen Fensterchens aufgestoßen hatte. Nun sah ich eine schmale Bettstatt in der Ecke, dann noch ein hochbeiniges Waschtischchen mit meißener Porzellangerät, an der Wand darüber einen Kupferstich nach einem Ecce Homo Carlo Dolces. »Hier wird der Herr Doktor schlafen müssen«, sagte die Ursel, »wenn's ihm nicht zu eng und unheimlich ist. Der Strohsack und die Matratze sind noch ganz brauchbar, das Übrige schaffen wir hinauf, und was sonst noch vonnöten ist, damit ein Christenmensch seine ordentliche Abwartung hat. Von Störungen wird der Herr Doktor hier nichts zu fürchten haben, wenn er spukfest ist, was ja auch ein dummer Aberglaube ist, obschon manch einer, den ich kenne, nicht um alles Geld in der Welt hier oben nächtigen möchte, weil das Fräulein in diesem Bett geschlafen haben soll. Aber das ist schon lange her, und unser Herrgott, zu dem sie gewiss jeden Abend gebetet hat, wird so eine arme Seele nicht auf die Wanderung schicken, um friedliche Menschen zu ängstigen. Nee, das wird er gewiss nicht, denn was könnte er dabei für eine Absicht haben? Die aufgeklärte Alte verließ mich, um drüben im Wirtshaus weiter für mich zu sorgen, und nach einer halben Stunde war ich vollständig eingerichtet, das Bett frisch überzogen und mit Kissen und Decken versehen, Wasser aus einem kleinen Schöpfbrunnen geholt, der nahe dem Gartenhäuschen unter einem Fliederbusch versteckt stand, und auf dem Tisch im Vorderzimmer das frugale Nachtmahl aufgetragen, um das ich gebeten hatte. Denn es gefiel mir so wohl in meinem wunderlichen Quartier, dass ich an diesem ersten Abend mich nicht entschließen konnte, in den Wirtsgarten hinüberzugehen, der noch von Gästen belebt war, wie der herüberdringende Schein der Lichter und Laternen verriet. Die Alte kam noch einmal, mir im Namen der Wirtsleute eine gute Nacht zu wünschen und sie zu entschuldigen, dass sie sich nicht in Person noch einstellten. Die Frau könne in der Küche nicht abkommen, der Herr müsse dem Kellner helfen, da so viel Zuspruch sei. Sie räumte Teller und Schüssel ab und ließ mich bei meiner Flasche Moselwein allein. Ich durchstreifte nun zuerst das ganze kleine Revier auf den verwachsenen schmalen Pfaden zwischen den Blumenbüschen und zog mich dann zu einer Laube zurück, die oben auf gleicher Höhe mit dem Häuschen in der Ecke des Gartens stand, dicht überwuchert von je länger je lieber Ranken, die jetzt freilich abgeblüht hatten, so dass drinnen tiefe Finsternis und eine schwüle Stickluft herrschte. Ich setzte daher einen der Stühle, die ich drinnen fand, vor den Eingang, zündete meine Pfeife an und saß nun, ich weiß nicht wie lange, in seliger Beschaulichkeit unter dem prächtig aufglänzenden Sternenhimmel, während die Nachtblumen stärker zu duften anfingen und Leuchtkäfer hier und da am Grase erglommen. Wenn ich über mein kleines Reich hinwegblickte, sah ich hinter den hohen Büschen am unteren Saum den ruhigen, breiten Fluss hinströmen, auf dem dann und wann ein Schiffchen oder ein schmaler Kahn vorüberglitt, dass die dunklen Wellen flüchtig vom Schimmer einer Laterne an Bord überblitzt wurden. Auch ein Dampfschiff mit Musik zog vorbei und verschwand wie ein fantastisches Traumgebilde hinter den Weidenwipfeln nach der Stadt zu. Ganz spät erst schwebte die Sichel des abnehmenden Mondes über die weite Landschaft herauf. Die Ebene drüben mit den Häusern am anderen Ufer war von Nebelduft verschleiert und nur einzelne Lichter, die herüberblinkten, deuteten auf lebende Wesen in dieser unabsehlichen Weite. Nun verkühlte sich auch langsam die Luft, und nach dem heißen Tage atmete ich mit solchem Wohlgefühl ein, dass es vom Loschwitzer Kirchturm 11, dann 12 schlug, ehe ich mich entschließen konnte, schlafen zu gehen. Von irgendwelchem Schauer der Geisterstunde spürte ich aber nicht das Mindeste, und auch als ich mich auf mein jungfräuliches Bette gestreckt hatte, blieb mir jeder Gedanke an etwas Unheimliches fern. Ich hatte das Fensterchen offen gelassen, vor dem die Zweige der hohen Gebüsche leise im Nachtwind schwankten. In einem der Nachbargärten schlug eine Nachtigall, der hörte ich eine Weile zu. Dann schlief ich ein. In der Nacht fuhr ich ein paar Mal aus unruhigen Träumen auf, durch allerlei Geräusche geweckt, wie sie in Sommernächten im Freien sich rühren. Nachtvögel, die auf kleineres Getier Jagd machen, über meinem Haupt das Schleichen und Huschen einer Katze oder eines Marders, der den Spatzen unterm Dach nachstellen mochte. Im grauen Morgen das Knarren von Rädern und Knallen von Peitschen auf der nahen Landstraße. Doch kein Laut aus einer überirdischen Welt. Ende von Abschnitt 4.